1. Welche Zahl hören Sie? Kreuzen Sie an, A oder B. 1. 72. 2. 65. 3. 83. 4. 598. 5. 432. 6. 697. 7. 876. 8. 1967. 9. 100.000. 10. 1.200.000.